MDR Sputnik. Einfach die beste Musik. Deine Lieblingsmusik. Gott bless, hab ich heute keinen Anzug an. Gott bless, mach den Scheiß ein anderer. Gott bless, dollar Bills wie Dagodag. 1000 PS durch die Nacht wie Mario Kart. Gott bless, hab ich heute keinen Anzug an. Gott bless, mach den Scheiß ein anderer. Gott bless, dollar Bills wie Dagodag. 1000 PS durch die Nacht wie Mario Kart. Spotlight an einer Show, alle drunk. Ich hab Gott sei Dank keinen Job bei der Bank. Denn ich bleib fit mit Pamela Reif. Häng im Riss mit der Klick und bestelle nur Scheiß. Schnipp an dem Handy auf Eis. Gib alles aus, was ich hab und bin immer noch reich. Ich steh vor Modell und zähle Sterne. Fahr durch die Nacht mit 1000 Pferden. Denn ich pass nicht in eine Herde. Wird sich auch nicht ändern, bis ich sterbe, yeah. Gott bless, hab ich heute keinen Anzug an. Gott bless, mach den Scheiß ein anderer. Gott bless, dollar Bills wie Dagodag. 1000 PS durch die Nacht wie Mario Kart. Gott bless, hab ich heute keinen Anzug an. Gott bless, mach den Scheiß ein anderer. Gott bless, dollar Bills wie Dagodag. 1000 PS durch die Nacht wie Mario Kart. Oh, but babe, ich halt dir die Tür auf, wenn du da bist. Hotelzimmer sieht aus wie bei Scarface. Ja, ich hoffe, du findest mich sympathisch. God bless, it's my birthday. Doch eigentlich alles cool, denn ja, mich stört nix. Und schau mir nicht so an, es war ein Spaß. Mir ist nur egal, was ihr da draußen alle sagt. Ihr wollt nicht teilen, ist cool, aber ich bin anders. Bist du dabei, wenn nicht? Schau zu, wie wir. Gott bless, hab ich heute keinen Anzug an. Gott bless, mach den Scheiß ein anderer. Gott bless, dollar Bills wie Dagodag. 1000 PS durch die Nacht wie Mario Kart. Gott bless, hab ich heute keinen Anzug an. Gott bless, mach den Scheiß ein anderer. Gott bless, dollar Bills wie Dagodag. 1000 PS durch die Nacht wie Mario Kart. Do you believe it, leave it? When I say it's you, I need it. It's like I'm dreaming, dreaming. Cause you help me stop the bleeding. Yeah. Don't wanna be alone tonight. Don't think too much, just turn off the lights. Back and forth like all of the time. No, it's a lot, but just don't think twice. Where to go, I don't even know. Only big white lies to get by. Cause I don't wanna make you cry. Stay here by my side. Only big white lies to get by. Cause don't know where to go. Oh, I don't even know. Oh, I've been telling you white lies so you would stay. Cause I just don't know where to go. I don't even know. Only big white lies to get by. Cause I don't wanna make you cry. Stay here by my side. Only big white lies to get by. Cause don't know where to go. Oh, I don't even know. Oh, I've been telling you white lies so you would stay. Just turn off the lights. Back and forth like all of the time. No, it's a lot, but just don't think twice. Where to go, I don't even know. Only big white lies to get by. Cause I don't wanna make you cry. Stay here by my side. Only big white lies to get by. Cause don't know where to go. I I just don't know where to go. I don't even know. Only big white lights to get by. Cause I don't wanna make you cry. Stay here by my side. Only big white lights to get by. Cause don't know where to go. Oh, I don't even know. Oh, I've been telling you white lights so you would stay. Schick. Die Leute sind ganz verwundert, wenn sie mich im Anzug sehen. Und du so? Oh, puh, also da findet sich schon was. Sonst gehe ich nochmal einkaufen. Mach dich hübsch für Friends of Clueso. Das Sputnik-Konzert mit Clueso. Seinen Freunden und dir. Leider passe ich nicht mehr an mein Abiballkleid. Ich überlege mir schon was. Dich erwarten rausgeputzt. Die Fantastischen Vier. Bowser. Mattia. Bossa. Weiß und klar. Clueso. Seid mit dabei am 22. September in Leipzig. Tickets gibt's nicht zu kaufen. Die schnappst du dir bei uns. Hörst du Clueso im Programm? Ruf an und komm zu Friends of Clueso. Das Sputnik-Konzert mit Clueso, seinen Freunden und dir. Drowning, like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling when I'm nowhere near the edge? Just let me know, can you be the one to hold and not let me go? I need to know, could you be the one to call when I lose control? Never been on the TV. Sketch me up for your CV. Out of your mind.

eigenen Chicken Nuggets da hat. Echt jetzt, ja? Die Spicy-Variante. Und hast du nicht probiert oder bist du nur vorbeigefahren? Oder bist du danach eingebogen? Nein, ich bin nicht abgebogen, ich bin vorbeigefahren. Mhm. Aber vielleicht muss ich sie nochmal probieren, obwohl ich so Pressfleisch nicht so mag. Aber naja. Ne, aber an einem Robin Schulz würde ich gerne mal knabbern, Junge. Um Gottes Willen, ey. Sputnik, Tag und Wach. Mit Vanni und Greg. Morgen wieder ab 6. Without a chance to try, how can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad 'cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy's strong, all I see is you.

Lieblingsmusik. Nails shine like Christmas. Heels on 6 inches. Waist cinched, smoke, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. Like peaches, money long like beaches, Rolls Royce screeching, Rolex gleaming, blonde hair, yeah, I bleached it, you could call me Khaleesi, I stay up on my queen shit, up here the haters look teeny tiny, ooh. Tail to the waistline, throw it back, baby, take time. Money talks and I'll make my All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline, throw it back, baby, take time. Money talks and I'll make my Let them know, baby, let them know. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. I've been looking at the stars tonight.